Wien 1, Babenberger Straße 9, erzwungener Wohnort von Frau Emilie Kubelka. Ursprünglich Weinlechnergasse 8 in Wien 3. Frau Emilie Marie Kubelka, geborene Sonnenschein, geboren 1873, hatte ihren ordentlichen Wohnsitz in Wien 3, Weinlechnergasse 8. Sie war mit dem Oberst Karl Kubelka, gestorben 1934, verheiratet. Am 15.10.1941 wurde sie nach Wien 1, Babenberger Straße Nummer 9, Tür 7, zwangsübersiedelt. Von dort wurde sie am 9.04.1942 nach Isbica, Polen, deportiert, wo sie ermordet wurde. Kündigungsgrund: nicht Arier. Am 10. Mai 1939 wurde die Kündigung jüdischer Mieter und Mieterinnen durch arische Vermieter mit der Verordnung zur Einführung des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden in der Ostmark gesetzlich. Bis dahin, zwischen März 1938 und Mai 1939, also innerhalb von 14 Monaten, waren in Wien bereits rund 44.000 Wohnungen arisiert worden. Es war aber auch nach Einführung der Verordnung kein Vermieter gezwungen, den jüdischen Mietern und Mieterinnen zu kündigen. Nach der Arisierung ihrer Wohnung wurden Juden und Jüdinnen, so ihnen nicht die Flucht oder Ausreise gelang, Wohnungen zugewiesen. Sie mussten oft mehrere Male die Unterkunft wechseln und fanden schließlich eine Bleibe in Sammelwohnungen, in denen auf engstem Raum mehrere Familien zusammenlebten. So entstanden sogenannte Judenwohnungen und Judenhäuser. Als letzte Station vor der Deportation wurden die Verfolgten in Sammellagern zusammengetrieben, die in Wien vor allem im zweiten Bezirk waren. Die israelitische Kultusgemeinde wurde von den nationalsozialistischen Behörden gezwungen, diese Lager zu verwalten. Die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Wien 3, Weinlechnergasse 8, waren 1938. Sali Parnas, Gesellschafter, Flucht in die Tschechoslowakei. Die Zigarettenhülsenerzeugung in der Weinlechnergasse 8 wurde arisiert. Wilhelm Froß, Hauseigentümer. Er konnte flüchten, sein Schicksal ist uns unbekannt. Dr. Ferdinand Otto Grossmann, geboren 1869. Er war Kunsthistoriker und ist am 27.05.1941 zu Tode gekommen. Lori Klaber, geboren 1851, Witwe, gestorben am 6.12.1938. Siegmund Klaber, geboren 1881, Buchhalter. Flucht, sein weiteres Schicksal ist uns nicht bekannt. Antonie Kolk, Hausfrau. Flucht, ihr Schicksal ist uns nicht bekannt. Kurt Kornfeil, Kaufmann. Flucht, sein Schicksal ist uns nicht bekannt. Antonie Geiger, geboren 1871, Witwe. Sie wurde nach Wien 9, Währinger Straße 35, zwangsübersiedelt. Am 28.10.1941 nach Lodz deportiert und wurde ermordet. Joel Jäger, geboren 1886, Angestellter. Er wurde nach Wien 9, Berggasse 39, 13, zwangsübersiedelt. Am 20.05.1942 nach Maletrostinetz, Minsk, deportiert. Dort am 26.05.1942 ermordet. Emilie Robitschek, geboren 1861, Beamtin. Sie wurde nach Wien 9, Seegasse 9, zwangsübersiedelt und ist am 1.12.1942 zu Tode gekommen. Emilie Marie Kubelka, geborene Sonnenschein, 1873, Haushalt. Sie war Witwe nach Karl Kubelka, Oberst in Ruhe. Sie wurde am 15.10.1941 nach Wien 1, Babenberger Straße 9-7, zwangsübersiedelt. Am 9.04.1942 nach Isbica in Polen deportiert. Sie hat nicht überlebt.